Finanzantrag, Ticketnummer 121052, Verwaltungsfonds, Bürobudget, virtuelle Geschäftsstelle. Antragsteller Piratenschlumpf, Unterstützer Glöck, artgerecht Pirat, Bista 100. Der VKV Rhein-Kreis Neuss beantragt ein Finanzbudget in Höhe von 200 Euro für Verwaltungsfonds, Bürobedarf, Streaming etc. Dafür Maya, Danielsan, Volker, Timmy, Paki, Winnie. Dagegen keiner, Enthaltung keiner, Antrag angenommen. Finanzantrag Ticketnummer 121053. Finanzantrag auf Erhöhung Kostenbeteiligung Nutzung Wahlkreisbüro im Rheinkreis Neuss. Antragsteller Piratenschlumpf, Unterstützer Glöck, artgerecht Pirat, Bista 100. Es wird beantragt, die Finanzmittel von 60 auf 120 Euro monatlich für den Nutzungsvertrag des Wahlkreisbüros der MDLs Joachim Paul und Lukas Lammler in der Erftstraße 114 aus dem Konto des virtuellen Kreisverbandes Rheinkreis Neuss zu bezahlen. Dafür Maya, Daniel San, Paki, Volker, Winnie. Dagegen keiner, Enthaltung keiner, Antrag angenommen. Sonstiger Antrag, Ticketnummer 121305, Bio-Verifizierung, Erweiterung, Bereich. Antragsteller Martin Böckel. Hallo, nach gerade erfolgreich abgeschlossener Schulung haben wir uns entschlossen, eine Erweiterung unserer Verifizierungsbereichs zu beantragen. Hiermit beantragen wir Martin Kestritsch und Martin Böckel, die Bio-Verifizierung für alle NRWler vornehmen zu dürfen. Dafür Daniel San, Paki Maya, Volker Stahlrabe, Timmy. Dagegen keiner, Enthaltung keiner, Antrag angenommen. Finanzantrag Ticketnummer 121232, Budgetantrag VKV Olpe. Antragsteller Bastian Halbe, Unterstützer Willi Hempelmann, Wolfgang Schmidt. Der VKV beantragt ein Budget von 122,82 Euro für Flyer und Plakate für ein Bürgerbegehren des Olper Rathauses. Dafür Maya, Volker, Dennis, Paki, Winnie, Timmy. Dagegen keiner, Enthaltung keiner, Antrag angenommen. Sonstiger Antrag, Ticketnummer 121657, Beauftragung Schatzmeisterteam. Antragsteller Stahlrabe. Hallo Kollegen, ich möchte euch hiermit bitten zu beschließen, mirianor@piratenpartei.nrw.de wieder zur Mitarbeit im Schatzmeisterteam zu beauftragen. Dafür Stahlrabe, Daniel San, Maya, Winnie, Jens. Dagegen keiner, Enthaltung keiner, Antrag angenommen. Sonstiger Antrag, Ticketnummer 121663, weitergehende Beauftragung Claudia Schulte für Landesverwaltung. Antragsteller Daniel Sand. Der Landesvorstand NRW möge beschließen, Claudia Hagen-Schulte auch weiterhin über die Übergangsphase hinaus mit den nötigen Befugnissen auszustatten, den Landesverband in der Verwaltung zu unterstützen und eine entsprechende dauerhafte Beauftragung auszusprechen. Dafür Daniel Sand, Timmy, Winnie, Paki, Stahlrabe. Dagegen keiner, Enthaltung keiner, Antrag angenommen. Sonstiger Antrag, Ticket 121704, Finanzantrag für eine Aktion gegen TTIP, CETA, TISA in Witten. Antragsteller Stefan Borgräfe, Unterstützer Sabine Orzel, Mike Kaas. Der VKV Ennepe-Ruhr-Kreis beantragt 100 Euro pauschal für einen TTIP, CETA und Co. Infostand freizugeben. Dafür Maya, Jens, Winnie, Danielsan, Stahlrabe. Dagegen keiner, Enthaltung keiner, Antrag angenommen.